Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen für Nienburg und den Landkreis. Sanierungsarbeiten an der B6, Begleitband zur Dauerausstellung und Gebäudebrand in Bohnhorst. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Die Sanierungsarbeiten an der B6 in Nienburg sollen noch in diesem Monat beginnen. Das teilt die Niedersächsische Straßenbaubehörde mit. Im Mai soll das Sanierungsprojekt abgeschlossen sein. Bis dahin werden die betroffenen Abschnitte nur zweispurig befahrbar sein. Vollsperrungen sind bislang nicht vorgesehen. Seit rund einem Jahr ist im renovierten Nienburger Museum am Fresenhof die neue Dauerausstellung zu sehen. Diese befasst sich mit der Geschichte des Landkreises Nienburg und der regionalen Archäologie. Seit vergangener Woche ist nun ein Begleitband zur Dauerausstellung erhältlich. Den Hintergrund erläutert Museumsleiterin Dr. Christina Nowak-Klimscher. Man muss das Ganze auch schriftlich festhalten und auch gerne den Leuten mit nach Hause geben. Das ist nicht wirklich ein Katalog, wo jedes Objekt abgebildet ist, aber wo es verschiedene Aufsätze zu Zeitstufen gibt in der Ausstellung mit ausgewählten Fotos von ausgewählten Objekten. Und darum wird es eben auch gehen. Es ist der erste Begleitband zum Fresenhof. Es ist nur die Archäologie, die hier abgehandelt wird. Also im Prinzip nur die erste Etage im Fresenhof vom Naturraum Nienburg-Weser bis hin zum Frühmittelalter. Am Dienstagmorgen kam es zu einem Gebäudebrand im Gelben Damm in Bohnhorst. Ein Mitarbeiter der Telekom hatte das Feuer entdeckt, den 78-jährigen Hausbesitzer gerettet und die Feuerwehr alarmiert. Der unter Schock stehende Mann kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Mit schwerem Atemschutz wurde die Wohnung erfolgreich geräumt und gelüftet. Diese ist seitdem unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der NFV-Kreis Nienburg ehrte bei der vergangenen Jahreshauptversammlung 4 Ehrenamtliche für ihr Engagement. Kurt Behrens vom SC Hasbergen, Elmar Fesenfeld vom TSV Eistrup und Adina Alberti von RWS-Dorf Leseringen wurden jeweils mit einer DFB-Uhr und Urkunde bedacht. Trainer Bernd Pappenhausen der Damenbezirksligamannschaft aus Erichshagen erhielt den DFB-Ehrenamtspreis. Ich finde es einfach schön, dass die jahrelange Arbeit jetzt auch mal an dieser Stelle honoriert wird. Wir haben in Erichshagen ja eine tolle Entwicklung im Mädchen- und Damenfußball. Wir haben also aktuell 3 Damenmannschaften am Start und haben bis auf die B-Juniorinnen auch alle Mädchenmannschaften gemeldet, sodass also der Frauenfußball und Mädchenfußball eine große Zukunft hat in Erichshagen. Und dann ist es einfach schön, wenn man dafür auch mal auf diese Art und Weise belohnt wird. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.